So, kurz mal dazwischen geblubbert. Hallo zusammen. Also, ich war einkaufen heute und zwar steht ein Geburtstag an und zwar der von der Pommes Lotte. Ja, fast schon feststehender Begriff, ne? Mensch, das Kind wird 8 Jahre alt und ja, was brauchst du? Du brauchst natürlich so Zeug irgendwie für. Ja, für den Geburtstagstisch, also so Kerzen und Tellerchen und was braucht man da noch immer? Na, hier so, sag schon, Girlanden und diese Pustedinger, wie heißen die denn? Luftschlangen brauchst du ja auch, ne? Boah, alles bunt machen auf jeden Fall. Ja, ich glaube manchmal, ich freue mich mehr auf den Tag als die Lotte selber. Oh ne, das geht nicht. Kinder freuen sich so sehr auf Geburtstag. Da kann ich nicht mit, aber ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich feiere gerne Geburtstag, sowohl meinen eigenen wie auch den von den Kindern oder auch wenn ich irgendwo eingeladen bin. Ich kann mich immer schön mitfreuen. Ja, und was soll ich sagen? Bin ich bei der Drogerie am Marktplatz hier und die haben auch immer so eine Tinnef-Ecke, wo es da so ja, Zeug gibt, ne? Waffeleisen, Lockenstäbe und irgendwelche Thermosocken kennt er vielleicht, ne? Und ja, da gab es heute Kopfhörer mit Mikrofon. Also so In-Ear-Dinger mit so einem kleinen Mikrofon dran, die man so halt an das Handtelefon dran pömpeln kann. 7,99 und die habe ich ausprobiert. Jetzt gerade mal vorher schon kurz mit der Auphonic-App und puh, ja. Überraschendes Ergebnis und das haue ich jetzt mal raus hier bei meinem kurz mal geblubbert. Also, wie heißt es? Rossmann heißt die Filiale und da gibt die zurzeit. Also zumindest hier in meinem kleinen oberbayerischen Dorf. Bin ich ganz begeistert. Kann ich vielleicht doch von unterwegs schnell mal was aufnehmen und ja, mit der Rubrik kurz geblubbert, das ist ja kein Problem, ne? Dafür ist sie ja da. Also in diesem Sinne, es ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Jo, bis denn dann. Servus und passt auf euch auf. Der Klaus.